Die Kulturnachrichten von und mit Barbara Becker. Erstaunlich. Die Tage werden deutlich kürzer, aber die neue Kinowoche hat nur eine Komödie im Angebot und einen einzigen Film aus den USA. Ab morgen werden Geschichten aus Indien, Frankreich, Großbritannien erzählt und aus Deutschland. Einer davon trägt den Titel Der Krieg, gemacht von Nikolai Wialkowitsch. Die Artillerie schlägt los. Flammen spucken aus unseren Stahlmäulern, die die Iren zum Schweigen zwingen. Mein Herz hämmert. Alle sieben klettern wir aus dem Graben. Kugeln und Granaten hören nicht auf, aus dem deutschen Graben zu fliegen. Anke Lewicke, wie bringt man Bilder aus dem Jahr 1914 zum Laufen? Naja, es ist ein unheimliches Fundstück, was der Regisseur gemacht hat. Und zwar hat man damals im stereoskopischen Verfahren Aufnahmen gemacht während des Krieges. Und diese Aufnahmen haben schon einen unheimlichen 3D-Effekt, weil sie so eine Tiefenwirkung haben. Jetzt wurden sie nochmal neu aufgearbeitet für den Film. Also man muss den auch wieder mit einer 3D-Brille sehen. Und was er natürlich nun macht, ist, dass er diese Fotografien, die er gefunden hat, einfach auch nochmal abfilmt, damit man die ganzen Details sieht. Und das ist wirklich ein ungeheures Fundstück im wahrsten Sinne des Wortes, weil diese Aufnahmen natürlich auch das Grauen des Krieges dokumentieren. Also man ist mitten im Schlachtfeld, mitten im Schützengraben. Und was der Regisseur nun an Material gefunden hat, bettet er eben in eine Chronologie der Ereignisse. Es geht um die kriegerischen Konflikte an der Westfront. Aber er fängt erst mal an mit der Ruhe vor dem Sturm. Wir sind noch in Ostende und Baden noch so ein bisschen. Und dann werden aber die Zeichen des Krieges lauter und man kommt mehr und mehr in diese Geschichte rein. Und trotzdem fragt man sich die ganze Zeit, ob man mit diesem Material nicht hätte noch auch was anderes machen können. Beispielsweise? Es wäre doch mal interessant gewesen zu hinterfragen, wer hat überhaupt da fotografiert? Waren das Propagandaaufnahmen oder waren das kritische Aufnahmen? Und warum hat man dieses besondere Verfahren damals genommen? Dadurch hätte man doch vielleicht auch noch mal andere geschichtliche Hintergründe sich selbst erschließen können. Also mir ist das zu wenig. Und dadurch, dass das in so eine Chronologie gebracht wird, die man ja auch schon kennt, finde ich, banalisiert das auch noch mal ein bisschen. Und man hätte die Bilder ja vielleicht auch wirklich mehr sprechen lassen können für sich. Also auch mehr, wie wurde das Grauen damals dargestellt? Und natürlich reichte das Material auch nicht, deshalb wurde nachgedreht und dann sieht man immer wieder Zugleise. Natürlich haben auch im Ersten Weltkrieg Zugleise eine große Rolle gespielt, aber es sind natürlich auch Bilder, die vor allen Dingen besetzt sind durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Deportation der Juden und die wirken dann hier so ein bisschen unangemessen. Zudem gibt es noch immer wieder Zitate von Zeitzeugen, man weiß aber nie, wer die Quellen sind und dann so eine militärische Musik, die das teilweise den Schrecken, den man sieht, aber auch noch mal verdoppeln. Also ich finde den Umgang eigentlich relativ unreflektiert. Und die namhaften Schauspieler, die sind tatsächlich nur aus dem Off zu hören? Die sind nur aus dem Off zu hören. Man weiß eben nie, wer spricht da gerade und man weiß eben auch nie, wann ist das jetzt ein Zitat von Stefan Zweig oder sind ja andere historische Quellen genommen worden. Also es wirkt so ein bisschen willkürlich und ich glaube, ich hätte es viel interessanter genommen, wenn man wirklich dieses Material viel assoziativer eingesetzt hätte, damit auch der Zuschauer viel mehr gefragt worden wäre und sich vielleicht hätte auch ein eigenes Bild oder den eigenen Film nochmal zusammensetzen können. Der zweite Film der Woche ist keine Geschichte für die ganze Familie, wohl aber ein Familienfilm. Wovon erzählt Hirokazu Koreeda in Like Father, Like Son? Ja, es geht auf viele wahre Begebenheiten zurück. Und während des Babybooms in Japan wurden tatsächlich immer wieder Neugeborene ausgetauscht. Und hier geht es um zwei Familien, die erfahren auf einmal, dass die Söhne, die sind so jetzt 6, 7 Jahre alt, dass es nicht ihre eigenen Söhne sind. Und dann beschließen sie erstmal so die Söhne, weil sie wollen natürlich ihre wahren Söhne auch kennenlernen, für eine Zeit auszutauschen und dann aber auch vielleicht für immer. Und anhand dieser Geschichte versucht der Regisseur eben zu reflektieren, was macht überhaupt eine Familie aus? Ist das Blutsverwandtschaft oder gibt es doch vielleicht auch andere Gefühle, die eine Familie kennzeichnen? Eben, dass man 6 Jahre miteinander verbracht hat, dass man natürlich Liebe entwickelt hat und so weiter. Und wir können uns das Ganze anschauen, mit den Beteiligten diese Fragen uns stellen, vielleicht auch teilweise lösen. Und für japanische Verhältnisse hat der Film wirklich eine sehr schöne utopische Lösung. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber erstmal würde ich gerne wissen, aus welcher Perspektive diese Geschichte erzählt wird. Ja, das ist ganz interessant. Es gibt in Japan ja immer wieder so eine urjapanische Filmeinstellung und das würde ich sagen, ist wirklich die totale. Also die Kamera geht immer einen Schritt zurück. Dadurch hat man eben immer den Überblick und das ist bei so einem Film natürlich gerade ganz interessant. Zum Beispiel bei der Szene, wenn dann die Kinder ihre wahren Eltern kennenlernen, dann sieht man deren Reaktion rechts, aber man sieht links natürlich auch, wie die Eltern, also das Paar reagieren, die das Kind bis jetzt großgezogen hat. Also es ist alles immer im Bild und dadurch versteht man auch die ganzen unterschiedlichen Positionen, die der Film nie gegeneinander ausspielt und mit allen Beteiligten wird man natürlich so durch auf eine unheimliche Gefühlsprobe gesetzt und trotz dieser eher distanzierten Kameraeinstellung kommt man den Figuren unheimlich nahe. Und was hat es jetzt mit der japanischen Utopie auf sich? Ja, das würde ich natürlich ungern verraten, aber es sind zwei Familienmodelle, die uns hier vorgestellt werden. Und in Japan ist es natürlich so, dass die Familie, man muss ja draußen außerhalb immer so funktionieren, unheimlicher Rückhalt ist. Und einmal ist das eine sehr autoritäre Familie, wo der Vater wohlhabend ist, der Sohn muss in die Fußstapfen treten. Der andere ist eher so ein Familienvater, so ein kleiner Chaot. Und es ist eben ganz schön zu sehen, wie eben so verschiedene Familienmodelle auch ganz andere Gefühle entwickeln, wie Familie ganz anders funktionieren kann, aber dass vielleicht auch beides seine Berechtigung hat und dass vielleicht die Kinder sich auch ihren eigenen Weg so suchen müssen und auch Eltern sich immer wieder neu definieren müssen. Also der Film spielt auf so eine ganz leichte Art unheimlich viele Modelle durch.